Leben sind heil. Der Kampf um Rasse, für Volk und für Nation. Sieg heil, veganische Kämpfer, der Sieg sei uns verloren. Sieg heil, der Kampf um Rasse, für Volk und für Nation. Sieg heil, veganische Kämpfer, der Sieg sei uns verloren. Sieg heil. Das Hakenkreuz, das Zeichen der Zeit.